SWR 2 Hörspiel. Foxfinder. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Dawn King. Aus dem Englischen von Anne Rabe. Bin alles abgelaufen heute Morgen. Ich schätze, der halbe Weizen ist hin. Vielleicht erholt er sich wieder. Nicht, wenn das Wetter so bleibt. Und das Feld am Osttor. Das ganze Saatgut, die reinste Verschwendung. Ein einziger Sumpf. Ein bisschen wird uns bleiben. Ich hab's zu früh ausgesät. Sag's ruhig. Vielleicht hört der Regen morgen auf. Der Lauch wird gut. Gut würde ich das nicht nennen. Ziemlich dämlich, an so einem Tag zu reisen. Er wird klatschnass sein und durchgefroren. Hä? Zeig mir den Brief nochmal. Eine raffinierte Handschrift hat er. Es ist eine Ehre, einen von Ihnen zu Gast zu haben. Jeder sagt das. Erforschung des Gebiets, was soll das heißen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, warum Sie ausgerechnet zu uns kommen. Das hat nichts zu sagen. Es gibt genügend andere, die mehr Land besitzen in diesem Gebiet. Ja, aber er... Er sollte auf einem der Anwesen übernachten. Er hat darum gebeten, hierher zu dürfen. Wenn hier etwas nicht in Ordnung wäre, wüsste ich das doch. Ich kenne doch mein eigenes Land. Ich bin da draußen zu allen Tages- und Nachtzeiten. Und ich habe nichts gesehen. Da ist nichts. Die sind schlau. Sie verstecken sich. Sagen die Leute. Ich würde es wissen. Ja. Ihm muss irgendwas zu Ohren gekommen sein. Wie bitte? Irgendwer verbreitet Lügen. Wetten? Sag sowas nicht. Wer sollte das sein? Irgendeiner. Nein. Ich werde ihn fragen, wenn er kommt. Sollte wirklich einer was gesagt haben, machst du es dadurch nur noch schlimmer. Wie spät ist es? 20 nach. Er kommt zu spät. Er wird bald da sein. Das hast du schon vor einer Stunde gesagt. Die Straßen sind überschwemmt. Und die Brücke macht auch bald dicht. Du musst ihn suchen. Ich muss die Tiere füttern, die warten nicht. Und wenn er sich verirrt hat? Dann wird er ja nicht aufkreuzen und alles bleibt wie gehabt. Nein. Du lässt mich jetzt nicht alleine, wenn er kommt. Also gut. Wenn er kommt, darfst du nicht so grob zu ihm sein. Bleib höflich, versprich mir das. Er muss nehmen, was er kriegt. Sam! Das ist er. Dann mach auf. Ich kann nicht. William Bloor? Ja. Ich bin Samuel Carvey. Kommen Sie rein. Noch nicht. Ist die Dame des Hauses anwesend? Jude! Ja? Sie sind Mrs. Carvey? Judith? Ja, das stimmt. Kommen Sie rein. Sie müssen ja halb erfroren sein. Und Sie sind Mr. Carvey. Samuel? Der bin ich, wie schon gesagt. Können Sie sich ausweisen? Entschuldigung? Ich muss Ihre Ausweise sehen. Bitte. Sie haben eine komische Art, Leuten guten Tag zu sagen. Es tut mir leid, aber Sie könnten schließlich irgendjemand sein. Ach so, und die wirklichen Corbys haben wir im Brunnen versenkt, oder? Das weiß ich nicht. Ist dem so? Hier, bitte. Unsere Ausweise. Sie müssen meine grobe Art entschuldigen, Judith. Jetzt kann ich Ihnen die Hand geben. Ihnen auch, Samuel. Danke, dass Sie mich bei sich aufgenommen haben. Wir wissen Ihre Unterstützung in dieser Sache zu schätzen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir bekommen nicht gerade viel Besuch. Ich setze mal das Wasser auf. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich zuerst mein Gepäck abstellen. Oh ja, das Zimmer ist nicht sehr groß. Ich bin mir sicher, dass es mehr als ausreichend ist. Nein, die Tasche trage ich, falls es Ihnen nichts ausmacht. Bitte? Hier entlang. Vielen Dank. Das war vorzüglich. Zum Abschluss noch ein Glas Apfelwein? Wir haben auch Bier. Nein. Oder Tee? Kaffee? Vielen Dank. Nein. Ich räume das weg. Das Notizbuch. Die Karte. So. Ich muss Ihnen nun einige Fragen stellen. Jetzt? Wäre das nicht Zeit bis morgen? Nur kurz. Der Hof umfasst 60 Morgen? Ja. Und welche Tiere haben Sie? Wir haben nichts gesehen. Ich meine lediglich, welche Tiere Sie hier auf dem Hof halten. Ein paar Kühe, Schweine, Hühner. Das Land ist gut nutzbar? Ja. Haustiere? Wir hatten eine Katze, aber die ist uns davongelaufen. Ist das wichtig? Eine verschwundene Katze als einzelner isolierter Vorfall ist nicht wichtig. Ach so. Wann war das? Im März. Samuel, schauen Sie sich das mal auf der Karte an. Dies ist die Grenze, die uns für Ihr Anwesen vorliegt. Ist das korrekt? Sieht so aus. Ist das korrekt? Ja. Und dieses Gebiet gehört Mr. Johnson, David. Ja. Und dieses Mr. Box, Abraham. Ja, das steht ja bereits auf der Karte. Ich überprüfe meine Daten. Was ist das? Das ist der Wald. Wald? Ausgewachsene Bäume? Junge Bäume? Gebüsch? Also, ja. Was, ja? Beides. Entschuldigung? Alles, wollte ich sagen. Und wem gehört das? Niemandem. Haben Sie Fasane auf Ihrem Gebiet gesichtet? Ja, Johnson züchtet sie für die Jagd. Die fliegen über den Zaun. Wie ist es mit Wild? Haben Sie Wild auf Ihrem Gebiet gesichtet? Also, nein. Nicht oft. Ihre Antwort lautet also ja. Ja. Enten. Haben Sie Enten gesehen? Fliegend oder am Boden? Nein. Sie haben hier niemals Enten gesehen. Gesehen, ja, aber wir haben hier keine Enten. Ihre Antwort lautet also ja, Sie haben Enten gesehen. Fliegend oder am Boden? Also ich... Sowohl als auch. Haben Sie im Allgemeinen mehr fliegende Enten oder mehr Enten am Boden gesichtet? Boah, fliegende. Dachse. Ja. In den 37 Jahren, die ich hier lebe, habe ich genau einen Dachs gesehen. Samuel, diese Fragen dienen lediglich dazu, mir ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. Es gibt hier keine Situation. Es ist mein aufrichtiger Wunsch. Nun, bevor Sie die nächsten Fragen beantworten, bitte ich Sie, genau nachzudenken. Würden Sie sagen, dass die Häufigkeit, mit der Sie diese Vögel und Tiere, Fasane, Wild, Enten, Dachse gesehen haben im letzten Jahr, eher zu- oder abgenommen hat? Gleich, weder zugenommen noch abgenommen. Ja, weder noch. Das war äußerst hilfreich. Vielen Dank. Wollen Sie uns nicht zu... Nein. Samuel, nach meinen Informationen ist der Hof nicht im Plan, um die Vorgaben dieses Jahres zu erreichen. Stimmt. Bisher haben Sie nicht einmal 2/3 des Ertrages vom letzten Jahr produziert. So schlimm kann es nicht sein. Das holen wir mit der Winterernte wieder auf. Offen gesagt, das ist unmöglich. Deshalb sind Sie hier? Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Samuel, wir nehmen die Sicherheit der Nahrungsmittelversorgung Englands sehr ernst. Es gibt nur einen geringen Spielraum für Ausfälle. Wenn ein Hof hinterherhinkt, muss dies ein anderer ausgleichen. Oder die Menschen leiden Hunger. Das ist uns bewusst. Und ein Land marschiert mit seinem Magen, Samuel. Ohne Nahrung sind wir wehrlos. Offen für die Ausbeutung durch fremde Mächte. Abes Hof hängt ebenfalls hinterher. Abraham Box wird die Vorgaben ebenfalls nicht erreichen? Der Boxhof steht nahezu im Plan. Wollen Sie sagen, dass die Winterernte schlecht wird? Die Hälfte der Felder steht unter Wasser. Was erwarten Sie da? England erwartet, dass seine Bürger ihre Pflicht tun. Ja, selbstverständlich. Was ist mit Ihren anderen Nachbarn? Wissen Sie etwas über sie? Mein Urgroßvater hat diesen Hof aufgebaut. Steht das auch in Ihren Unterlagen? Ja, ein beeindruckendes Erbe. Wissen Sie etwas? Nehmen Sie uns nicht den Hof. Bleib ruhig, Jude. Wir hatten ein schlechtes Jahr, die Überschwemmung, die Blattfäule und unser Sohn. Ihr Sohn? Er ist gestorben. Ihr vierjähriger Sohn Daniel? Ja. Das haben Sie uns nicht mitgeteilt. Nein, das tut mir leid. Wir haben es vergessen. Ich verstehe. Es war eine harte Zeit. Das tut mir sehr leid. Danke. Weitere Kinder haben Sie nicht? Nein. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber ich muss danach fragen. Wann ist Daniel gestorben? Im März. Und wie? Ein Unfall. Mr. Bloor. Nennen Sie mich William. William, mein Mann, er war krank, er... Es tut mir leid, das zu hören. Was für eine Erkrankung war das? Sam, geht es gut? Es geht uns gut. Judith, dieser Hof hat alles, was er braucht in Bezug auf Arbeitskraft, Land und Ausrüstung. Aber dennoch sind Sie bereits jenseits des Plans, um Ihre Vorgaben zu erreichen. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, lautet, warum ist das so? Pech. So etwas gibt es nicht. Meine Anwesenheit bereitet Ihnen Unbehagen. Offensichtlich wäre es Ihnen lieber, wenn ich wieder gehen würde. Also, nein. Gibt es etwas, was Sie mir beichten wollen? Nein. Was ich... Sam braucht Ruhe. Ich wünsche mir, dass Sie Ihre Arbeit so schnell wie möglich erledigen. Seinetwegen. Nur das, denke ich. Seinetwegen, Ihretwegen und unseres Landes wegen mache ich meine Arbeit. Ist Ihnen das klar? Ja. Also, wann ist Samuel erkrankt? Im März. Und die Symptome? Eine Grippe. Eine schwere Grippe. Er war völlig kraftlos. Er konnte nicht arbeiten, wochenlang. Verstehe. Danke, Judith. Es gibt einige Dinge, über die ich nachdenken muss. Sam? Er ist gekommen, weil wir nicht im Plan stehen. Das hat er so nicht gesagt. Er ist hier, weil wir hinterherhängen. Und warum hängen wir hinterher? Meinetwegen. Du kannst nichts dafür. Du hättest mich niemals heiraten dürfen. Hör auf, Sam. Alles wird gut. Ein schlechtes Jahr ist kein Grund, uns den Hof wegzunehmen. Die haben Billys Land genommen und es Johnson gegeben. Das ist was anderes. Er war alt und hatte keinen Erben. Siehst du? Am schnellsten werden wir ihn los, wenn wir alle Fragen beantworten und ihm zeigen, dass hier alles in Ordnung ist. Und wenn er weg ist, können wir uns Gedanken über die Zukunft machen. Das nächste Jahr wird besser. Schlimmer kann es ja auch nicht werden. Alles wird gut, glaub mir. Ich hab dich gar nicht verdient. Oh, komm, hier. Nein, Jude. Nein, Jude. Lass mich, Jude. Nein, ich... Jude, es ist spät. Akte William Bloor. Montag. Ankunft auf dem Hof von Mr. und Mrs. Covey. Auf der Reise begegneten mir diverse Vögel, die in auffälliger Weise über mir kreisten. Aufgrund des Regens war eine exakte Bestimmung nicht möglich. Auf jeden Fall war ich froh, ein Dach über dem Kopf gefunden zu haben. Der Covey-Hof ist ziemlich abgelegen, ideale Lage für eine Verseuchung. Es ist spät, ich bin müde und das Zimmer ist außergewöhnlich kalt, aber dies verhindert, dass ich die Ernsthaftigkeit meiner Mission aus den Augen verliere. Die Erstbefragung, sie fand nach dem Verzehr einer von Judith zubereiteten, ausgezeichneten Lauchkartoffelsuppe statt. Und eigene Eindrücke führten unmittelbar zu folgenden Schlüssen. Erstens, der Tod des einzigen Kindes der Coveys, Daniel, die Krankheit Samuels, das Verschwinden der Katze und der Einbruch der Produktivität fallen alle in den März dieses Jahres. Zweitens, Judith ist um Freundlichkeit bemüht, hat jedoch eindeutig Angst vor mir. Dennoch stellt sie die Notwendigkeit meines Besuches in Frage und hat mich aufgefordert zu gehen. Ist sie eine außergewöhnlich mutige Frau oder ist es Verzweiflung? Drittens, der Tod des Sohnes wurde nicht gemeldet. Warum? Viertens, Samuel ist angespannt, beinahe aggressiv, elterliche Trauer kombiniert mit Stress, möglicherweise. Aber es könnte auch mehr dahinter stecken. Ihr werdet nicht geprüft. Wenn er meint, hier etwas gefunden zu haben, kommt er als nächstes zu uns. Das ist doch klar. Wenn es nichts zu finden gibt, wird er auch nichts finden. Wenn? Du glaubst nicht, dass wir befallen sind, oder? Nein, auf keinen Fall. Ja, dann wird er auch nichts finden. In ein paar Tagen ist er weg. Oh, das hoffe ich. Du siehst müde aus. Das bin ich. Ich fühle mich so... jeden Tag. Es ist anstrengend. Ich weiß nicht, wie du das aushältst. Na, einer muss die Stellung halten. Zumindest ist Sam wieder aus dem Bett. Stimmt. Es geht ihm viel besser. Und wie ist es? Er sagt, dass er müde ist. Oder er bleibt wach, bis ich schlafe. Ihr müsst es weiter versuchen. Ich möchte ihn nicht drängen. Das macht es vielleicht noch schwieriger. Es ist ein halbes Jahr her, Judith. Länger. Er braucht Zeit. Und was brauchst du? Wenn der rausbekommt, dass du nicht... Das wird euch angerechnet. Wie sollte er das rausfinden? Ich werde es ihm nicht sagen. Und Sam? Sam wird nicht einmal mit mir darüber reden. Wie sieht er aus? Jung. Dünn. Zu dünn. Sie ziehen die wie Mönche auf und dann leben die auch wie Mönche. Keine Frauen, kein Alkohol, kein gar nichts. Gestern habe ich ihm was zu trinken angeboten. Sei vorsichtig, oder soll er euch für Säufer halten? Aber wir haben nichts getrunken. Er ist gefährlich. Ein Wort von ihm und ihr seid verloren. Das war's. Er sagt, er ist hier, um zu helfen. Als ich das letzte Mal mit Abe in der Stadt war, hat man mir das hier gegeben. Füchse. Sie sind nicht unsere Feinde. Großer Gott! Warum bringst du mir so etwas, wenn er in meinem Haus ist? Hier steht, dass Füchse in England fast ausgestorben sind. Das ist doch großartig! Ach, wirklich? Natürlich! Wenn es so wäre, müsste alles besser gehen. Hast du das Gefühl, dass es besser wird? Ich will das nicht haben, Sarah. Du musst das lesen. Nein, ich will das nicht. Ich habe schon genug Sorgen. Mr. Bloor, guten Morgen. William, bitte. Nennen Sie mich William. Guten Morgen. Das ist Sarah. Sarah, darf ich vorstellen? Mr. William Bloor. Mrs. Box, Sarah, verheiratet mit Abraham. Kinder, Nathaniel und Rebecca. Ihr Hof liegt westlich von hier, richtig? Das stimmt. Also... Gerade habe ich zu Judith gesagt, dass sie sich glücklich schätzen kann, einen Foxfinder zu Gast zu haben. Das ist wirklich ein Privileg. Ich bin mir sicher, Judith wäre es lieber, mich nicht beherbergen zu müssen. Nein, Ich bin froh, dass Sie da sind. Sie versuchen zu helfen. Allerdings, das tue ich. Sie haben nicht gefrühstückt? Ja, ich hatte eine unruhige Nacht. Und dann habe ich verschlafen. Das ist eigentlich nicht meine Art. Stimmt etwas mit dem Zimmer nicht? Nein, alles in Ordnung. Setzen Sie sich. Ich bringe Ihnen etwas. Haben Sie Brot? Also... Ich nehme es mit. Hier, bitte. Danke. Auf Wiedersehen, die Damen. Oh. Psst. Er ist weg. Glaubst du, er hat gehört, was ich gesagt habe? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Du hast gesagt, er sei längst unterwegs. Das dachte ich auch. Du hättest nachgucken müssen. Ich habe an seiner Tür gelauscht. Wie hätte ich das wissen können? Wenn er mich gehört hat. Hat er nicht. Ich gehe nach Hause. Sarah? Was? Er weiß, dass eure Ernte schlecht wird. Sam hat darüber gesprochen. Was redet Sam mit dem über unsere Ernte? Er wollte nicht. Herrgott nochmal, es ist nicht eure Aufgabe, ihm einen Grund zu liefern, bei uns herumzuschnüffeln. Nein, ich weiß. Ich gehe. Ich muss mit Abe sprechen. Es tut mir leid. Pass auf, was du mit ihm besprichst. Ja. Sarah! Das Flugblatt! Oh Gott! Ne? Guten Morgen. Es ist nach eins. Dann guten Tag. Was beobachten Sie? Den Wald. Aha. Irgendwas gesehen? Wir funden. Den hier. Der lag im Feld nebenan. Seine leeren Augen waren genau auf die Bäume gerichtet. Exakt darauf. Starrer Blick. Verstehen Sie? Ein Kaninchenschädel. Eine Botschaft. Wie bitte? Die rote Bestie jagt Kaninchen. Das macht die Kaninchen zu unseren Verbündeten. Wäre mir neu, die fressen jedes Jahr die Hälfte meiner Ernte. Das könnte ein Versuch sein, uns zu warnen. Sie wollen sagen, dieses Kaninchen hat sich entschlossen, sich hier hinzulegen, zu sterben und dorthin zu starren, weil es wusste, dass Sie hier langkommen und es finden würden? Die Natur steckt voller Symbole, Samuel. Man muss nur wissen, wie sie zu deuten sind. Naja. Dieses Feld, dieser Hof, das ganze Land ist das Schlachtfeld für den Kampf zwischen den Naturgewalten und den Kräften der Zivilisation. Sollten wir verlieren, wird England verhungern. Unsere Gemeinden und Städte werden verfallen. Bäume werden auf ihren Ruinen wachsen und die Überreste toter Menschen werden ihre Nahrung sein. Verstehen Sie? Nichts als unsere totale Vernichtung haben Sie im Sinn, Samuel. Ohne uns Menschen wären die Füchse an der Macht. Und deshalb helfen uns die Kaninchen? Genau. Genau. Wenn ich den Wald dort untersuche, werde ich vermutlich einen weiteren Beleg für die Verseuchung finden. Sie werden Kaninchenlöcher finden. Verdammt viele Kaninchenlöcher. Und man muss nicht lange überlegen, was das zu bedeuten hat. Ganz im Gegenteil. Das werde ich tun. Kaninchen sind das. Die leben im Wald. Weiter nichts. Sehe ich eins, schieße ich darauf. Keins davon ist mein Verbündeter. Bestimmt nicht. Ich zeige sie Ihnen, die Kaninchenlöcher. Kommen Sie. Nein, danke. Auch gut. Kommen Sie zum Essen? Judith hat bestimmt etwas vorbereitet. Nein. Samuel, wo Sie gerade da sind, es gibt etwas, das ich Sie fragen möchte. Ach ja? Ihr Sohn, Daniel, wie ist er gestorben? Ich weiß, es ist nicht einfach für Sie, aber die Söhne und Töchter der Bauern sichern und garantieren die Zukunft unseres Landes. Daniels Tod betrifft uns alle. Sam, ich wollte Judith mit diesen Fragen verschonen, aber wenn es ihm lieber ist, kann ich sie dazu befragen, heute Abend. Nein. Fragen Sie. Wie ist denn hier gestorben? Ertrunken. Wie? Es wurde gerade dunkel. Judith war auf Abes Hof, um sich mit Sarah zu treffen. Ich brachte Dan ins Bett. Bin eingeschlafen vor dem Kamin. Plötzlich wachte ich auf, dachte, jemand hätte mich gerufen. Die Tür stand offen. Ich habe auf die Uhr geguckt. Die Uhr meines Vaters. 8:50. Genau 8:50. Ich ging nach oben. Er war weg. Ich habe nach ihm gerufen, bin rausgelaufen. Ich habe ihn überall gesucht. Samuel? Ich habe ihn gefunden. Dan gefunden. Tot. In der Flut, nur knietief. Er ist im Schlamm ausgerutscht, glaube ich. Er war voller Schlamm. Haben Sie einen Arzt gerufen? Ich glaube, er hatte mich gerufen. Als er nach unten kam, da hat er meinen Namen gesagt. Papa, hat er gesagt. Das war es, was ich gehört hatte. Im Traum. Aber ich bin nicht rechtzeitig aufgewacht. Haben Sie einen Arzt gerufen? Ich hätte die Tür abschließen sollen. Ich sollte auf ihn aufpassen. Es war meine Schuld. Sam, haben Sie einen Arzt gerufen? Ich habe versucht, ihn zu beatmen. Aber er war tot. Kalt. Dann muss er schon eine Weile da gelegen haben. Wenn Sie aufgewacht sind, weil er Sie gerufen hat, dann sind es nur ein paar Minuten. Dann wäre er noch warm gewesen. Es war sehr kalt in dieser Nacht. War ein Arzt anwesend? Er ist ertrunken, hat er gesagt. Ich muss den Totenschein sehen. Ja. 8:50. Ich wollte ihm diese Uhr schenken. Die Uhr meines Vaters. War Daniel Schlafwandler? Nein. Er ist nie zuvor nachts allein rausgelaufen. Nein. Danke, dass Sie mir das erzählt haben. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich gehe rein. Hatten Sie eine gute Sicht da unten? Hatte ich. Das Wetter hat sich gehalten. Ja. Ich war nicht sicher, ob Sie mit uns essen würden. Zum Mittag waren Sie nicht da. Wir versuchen beim Essen Maß zu halten. Kein Mittag? Ich hatte Ihr Brot dabei. Das reicht nicht. Nicht für Frühstück und Mittagessen. Hatten Sie keinen Hunger? Hunger ist eine nützliche Gedächtnisstütze an das Gespenst des Hungers, das unser Land verfolgt. Setzen Sie sich doch. Sam wird jeden Augenblick hier sein. Vielen Dank. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, nein. Sie sind unser Gast. Es riecht sehr appetitlich. Sie müssen hungrig sein. Wenn Sie nicht warten wollen, könnte ich... Nein, ich kann warten. Was gibt es? Auflauf. Gut. Sie müssen viel reisen. Bisher habe ich nur in dieser Grafschaft gearbeitet. So wie ich. Ich bin im Nachbardorf geboren. Hab mein ganzes Leben hier verbracht. Die Landschaft ist wunderschön. Sehr englisch. Sehr nass. Allerdings. Durch und durch englisch. In jeder Hinsicht. Wo kommen Sie her? Also, mit 5 bin ich an das Institut gekommen, um meine Ausbildung zu beginnen. Und Ihre Eltern? Die waren bestimmt sehr stolz. Wer hat sich beim Institut um Sie gekümmert? Jedes Wohnheim hatte einen Hausvater und uns wurde beigebracht, England, diesen Planeten, als unsere wahre Mutter zu betrachten. Die einzige, die wir jemals brauchen würden. Und gewiss ist sie unser aller Mutter. Ja, aber eine gute Nachtgeschichte konnte sie Ihnen nicht erzählen. Sie beruhigen, wenn Sie Angst hatten. Sie ernährt uns. Sie kleidet uns. Sie gibt uns alles, was wir haben. Ich denke, sie ist eine sehr gute, freundliche Mutter. Und Ihr Hausvater, war er freundlich? Er hat uns die Notwendigkeit von Disziplin gelehrt. Dafür bin ich ihm oft dankbar. Verstehe. Nachdem ich das Institut verlassen hatte, um meine Arbeit aufzunehmen, war ich froh, von ihm weg zu sein. Aber so geht es doch jedem Sohn, wenn er erwachsen wird. Er ist froh, seinen Vater zu verlassen, oder? Aber meine Mutter wird immer bei mir sein. Wenn ich ihr begegnen möchte, gehe ich ins Freie. Sie haben Ihre leiblichen Eltern nie wieder gesehen? Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, mein Kind wegzugeben. Wissen Sie, weshalb Sie... Heute bin ich den Hügel hinaufgelaufen. Und wie sich das Tal beugt. Wie eine mächtige Hand, die ihren Hof wiegt. Als sehnte sich die Erde danach, die Menschen hier zu beschützen. Ja, so ist es. Die Wucht des Windes wird am Kamm gebrochen. Die Baumwipfel krümmen sich, damit er nicht ins Tal hinabfährt. Haben Sie das bemerkt? Nein. Die Aussicht ist atemberaubend. Sie rückt die Dinge ins rechte Maß. Wie? Unsere Probleme, unser Leben, das ist alles so klein. Es spielt keine Rolle, nicht wirklich. Jeden Tag geht die Sonne auf. Der Wind weht, es regnet. Alles geht weiter, wie immer. Wie es immer schon war. Wie es immer schon war. Das Jahr war schwer für Sie. Schwer, ja. Am finstersten ist die Nacht kurz vor der Dämmerung. Vergessen Sie das nie. Wir leiden und quälen uns, um unser Land zurück ins Licht zu bringen. Die Geschichte schaut auf uns herab, Judith. Wir müssen kämpfen. Wir dürfen niemals aufgeben. Dieser Hof ist alles, was wir haben. Wenn ich müsste, würde ich die Felder mit meinem eigenen Blut düngen. Ich werde nicht aufgeben. Das ist der Geist. Aber ich hoffe, solch außergewöhnliche Maßnahmen werden nicht nötig sein. Bitte, Brot, bedienen Sie sich. Judith, bevor Samuel zurückkommt, ich habe noch einige Fragen. Ach ja? Ich muss Sie zu Ihrer Ehe befragen. Kein Grund zur Sorge, nur ein paar einfache Fragen. Ist das wichtig? Ich muss alle Glieder meiner Patienten untersuchen. Wie soll ich sonst sicher sein, dass der Tumor nicht im Dunkeln wuchert? Ich dachte, nach allem, was Sie über Samuels Krankheit gesagt haben, wäre es Ihnen lieber, wenn ich Sie befrage. Aber ich kann natürlich auch mit Samuel... Nein. Ich werde antworten. Gut. Könnten Sie sich setzen? Judith, Sie und Samuel haben keinen Erben. Das gefährdet die Zukunft des Hofes. Wir bemühen uns um ein weiteres Kind. Gut, das ist gut. Sie haben regelmäßig Geschlechtsverkehr? Ja. Mit Ihrem Mann? Wie bitte? Ich muss das fragen. Haben Sie Verkehr mit Ihrem Mann? Oder mit anderen Männern? Mit Sam. Und Ihr Mann, hat er Geschlechtsverkehr mit anderen Frauen? Einer Nachbarin? Vielleicht Sarah? Nein, natürlich nicht. Er macht sowas nicht. Wir sind nicht so. Wie oft verkehren Sie miteinander? In der Woche? Im Schnitt? Ich weiß nicht. Einmal, zweimal. Haben sich... Ihre sexuellen Gewohnheiten im letzten Jahr verändert? Nein. Schlägt Samuel neue oder ungewöhnliche Sexualpraktiken vor? Nein. Keine Gewalt, oder? Nein. Gut. In welcher Stellung haben Sie normalerweise... Schauen Sie sich an, oder macht er es... Also, von hinten. Ich weiß nicht, was das... Beantworten Sie die Fragen. Wir schauen uns an. Ist es gut? Wie bitte? Ist es gut? Kann er Sie... Haben Sie einen Orgasmus? Immer noch Fragen? Nichts Wichtiges. Ich bin fertig. Fertig? Heißt das, Sie gehen? Für heute bin ich fertig. Ach so. Wir können gleich essen. Auflauf. Du magst doch Auflauf. Aber ja. Die Temperatur fällt. Vielleicht gibt es heute Nacht Frost. Gut. Das macht den Lauch süß. Wie alt sind Sie, Mr. Bloor? 19. So jung. Ich habe es Judith vorhin schon erzählt. Ich war 5, als meine Ausbildung begann. Und wie viele Höfe waren Sie schon? Wie viele? Untersuchungen. Genau. 3. Ich bin ausreichend qualifiziert, Samuel. Und? Gab es Füchse? Auf diesen anderen Höfen. Das geht dich nichts an. Entschuldigen Sie, William. Glücklicherweise kann ich sagen, dass meine Untersuchungen ergaben, dass diese Höfe Opfer schlechter Betriebsführung waren und nicht einer finsteren Sache. Schlechte Bauern. Exakt. Was ist mit Ihnen passiert? Meine Empfehlung war, die Bauern können auf ihrem Hof bleiben, aber sie sollen härter arbeiten. Sie haben ihnen eine zweite Chance gegeben. Ich habe getan, was in Bezug auf die Produktivität der Höfe meiner Meinung nach das Beste war. Er hat einen Kaninchenschild gefunden, Judith. Hat er dir davon erzählt? Nein. Ein Zeichen, sagt er. Eine Warnung. Aha. So könnte es sein. Es ist noch zu früh, um es mit Sicherheit zu sagen. Wann werden Sie es wissen? Es ist noch zu früh. Wollen wir essen? Mein? Körper? Und? Mein Geist sind rein. Morgens nimmt er nur etwas Brot und geht aus dem Haus. Hier. Danke. Oh, ich brauche noch Klammern. Jeden Tag, auch wenn es regnet. Wenn er wiederkommt, ist er voller Schlamm. Fröstelnd, zittrig. Er tut mir so leid. Mir nicht. Ich hoffe, er holt sich eine Lungenentzündung. Sarah. Was hat er gesagt? Gibt er euch die amtliche Entwarnung? Ich weiß es nicht. Er war freundlich, zumindest mir gegenüber. Aber jetzt schweigt er. Er ist mit uns jeden Abend. Aber er spricht fast gar nicht. Gut, dann müsst ihr euch nicht seinen Schwachsinn anhören. Ich habe ihn ein paar Mal dabei erwischt, dass er mich angeschaut hat. Dich angeschaut? Es ist seltsam. Er ist jetzt schon eine Woche bei euch. Vielleicht ist das der vorgeschriebene Zeitraum. Vielleicht nimmt er morgen früh sein Brot, seine Taschen und haut ab. Abe sagt, es wäre das Schlimmste, jetzt in Panik zu verfallen. Das würde wie ein Schuldeingeständnis wirken und Misstrauen wecken. Meinst du? Ja, wir machen einfach weiter, wie immer, wie alle. Noch normaler geht es nicht, sonst wirklich wie eine Bekloppte. Hast du das Flugblatt gelesen? Ja. Ja und? Na, wer hat das geschrieben? Woher willst du wissen, ob das stimmt? Hast du jemals einen Fuchs gesehen? Hat irgendwer, den du kennst, jemals einen Fuchs gesehen? Füchse sind schlau, das weiß jeder. Nur weil sie keiner sieht, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Wach auf, Jude. Diese ganze Sache ist ein Märchen. Es gibt keine Füchse mehr, aber jeder, der das sagt, jeder, der daran zweifelt, wird weggesperrt. Warum? Weil sie Angst vor der Wahrheit und deren Wirkung haben. Deshalb. Sie wissen nicht, warum das Wetter schlecht geworden ist oder die Ernte misslingt und sie wissen nicht, was dagegen zu tun ist. Sie haben sich die ganze Zeit geirrt und all die Leute, die ihre Höfe verloren haben, all die Leute, die gestorben sind, sowas könnte die Regierung stürzen. Er glaubt daran, William Bloor. Er glaubt an das, was er tut. Ja, klar. Sonst wäre er ja nicht überzeugend, oder? Glauben kannst du alles Mögliche, wenn man es dir früh genug einflößt. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich will bloß, dass er uns die Entwarnung gibt. Bei uns war er noch nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Und du hast doch gesagt, dass er noch nie Füchse gefunden hat. Vielleicht meint er, dass ihr nicht im Plan steht wegen schlechter Betriebsführung. Vielleicht. Abe hat recht. Kein Grund zur Panik. Das kann sich alles in Luft auflösen. Solange ihr weitermacht... Wie immer? Ja. Oh, verdammte Scheiße! Bloß schnell die Wäsche. Wir müssen sie wieder abhängen. Einen trockenen Tag. Das bräuchte ich wirklich. Der Rotfuchs, Ulpes Ulpes, hat, wie der Name verrät, gewöhnlicherweise ein rotbraunes Fell. Aber die Farbe kann auch ins Silbrige und Schwarze. Er hat schlanke Pfoten, eine lange Schnauze, aufrechte spitze Ohren und einen Schwanz, der mit langen Haaren bedeckt ist und Standarte genannt wird. Die Augen des Tieres haben eine goldgelbe Färbung mit dunklen, vertikal ausgerichteten Pupillen, wie bei Katzen. Sie sind gewöhnlicherweise so groß wie ein stattlicher Hund. Ein ausgewachsenes männliches Tier kann bis zu 2,5 Meter von der Nase bis zur Spitze des Schwanzes. Anfänger sollten sich bewusst machen, dass das Tier aus der Entfernung einem großen braunen Hund ähnelt. Der Umriss ist jedoch vollkommen verschieden. Der Fuchs ist ein Allesfresser und verleibt sich daher fast alles ein. Obst, Aas, Insekten und kleinere bis mittelgroße Säugetiere wie Mäuse und Kaninchen, leichtsinnige Katzen, kleine Hunde, neugeborene Lämmer und kränkelnde Kälber. Es wurden zahlreiche Vorkommnisse aufgezeichnet, in denen Mütter ihre Babys nur für Sekunden im Freien unbewacht ließen. Als sie zurückkamen, waren sie verschwunden, genommen und aufgefressen. Der Blutrausch der Bestie übertrifft deinen Appetit und lässt sie jede Henne im Stall abschlachten, bis nur noch kopflose Kadaver. Eine Kampfmaschine in Vollendung. Die Zähne des Tiers werden bis 10 cm lang. Die Klauen sind in der Lage, einen Menschen auszuweiden. Von Natur aus hinterhältig ist die Bestie hauptsächlich in der Dämmerung und der Nacht aktiv, wenn sie ihrer tödlichen Arbeit ungesehen nachkam. Das Tier hat Einfluss auf das Wetter und verdirbt die Ernte der Bauern mit saisonuntypischem Regen- oder Dürreperioden. Ebenso kann es Feuer legen, siehe Fuchsfeuer Kapitel 4, und ist durchseucht von Parasiten und gefährlichen Krankheiten, gegen die es selbst immun ist. Im ganzen Land aber zu verbreiten pflegt. Der Fuchs hat die Kraft, Verwirrung zu schaffen, die psychisch Instabilen halluzinieren zu lassen und den Schwachen die Träume zu vergiften. Unter seinem Einfluss werden die Guten und Fleißigen fett und faul, Alkoholiker oder sexuell Gestörte. Manche seiner Opfer haben sich nur widerwillig von ihrer ehrlichen Arbeit abhängen lassen. Andere haben dem Tier erlaubt, ihren Verstand zu beeinflussen oder es mit offenen Armen empfangen. Die Schuldigen und Unschuldigen unterscheiden ist äußerst schwierig. Und es ist daher empfehlenswert, allen Bewohnern eines verseuchten Hofes mit Misstrauen zu beginnen. Ihr, Ochsfeinde, müsst rein sein in Körper und Geist. Bedenkt stets, dass auch die kleinste Charakterschwäche zu dem Spalt werden kann, in den die Bestie eindringt. Ehe das Wasser, das den Frost erwartet, um den Stein in Stücke zu teilen. Wo sind Sie gewesen? Die Schweine waren ausgebüxt. Eine Stunde haben wir gebraucht, sie wieder einzufangen. Wie eine Irre bin ich durch den Schlamm gekrochen. Gott sei Dank hat der Regen aufgehört. Sind Sie verletzt? Nein, nein. gut. Ich bin froh, dass Sie wieder da sind. Es ist schon spät. Draußen, es ist dunkel, ich muss... Schweine sind kluge Tiere. Wenn jemand den Riegel vom Gatter vergisst, drücken Sie es auf. Ich habe es nicht offen gelassen. Ach ja. Entschuldigen Sie, William, Sie müssen hungrig sein. Ich konnte mich noch nicht ums Essen kümmern. Er kann sich selbst was machen, wenn er Hunger hat. Bringen Sie euch nicht bei, wie man kocht in eurem Institut? Es gibt etwas, worüber wir reden müssen. Oh. Dürfen wir vorher noch unsere Mäntel ausziehen? Ja. Ja, ich bitte darum. Soll ich Kaffee machen? Nein. Setzen Sie sich. Bitte. Wer kann mir das erklären? Was ist das? Propaganda. Dieses Flugblatt unterstützt den Fuchs und seine Verbündeten. Jemand hat es mir in die Hand gedrückt, letzte Woche auf dem Markt. Jemand? Es waren viele Leute da. Ich wollte es verbrennen. Ich verbrenne es jetzt gleich. Halt! Ich werde es aufbewahren. Danke. Ich konnte es doch nicht einfach wegwerfen, oder? Was, wenn ein Kind es aufgehoben hätte? Oder jemand hätte mich dabei gesehen und gedacht, ich wäre diejenige, die das verbreitet? Ich habe es in der Tasche Ihres Kleides gefunden. Sie haben die Kleider meiner Frau durchwühlt? Ich habe das Haus und die Nebengebäude durchsucht, während Sie beide weg waren. Dazu haben Sie kein Recht. Im Gegenteil. Ich habe insbesondere die Befugnis, das gesamte Eigentum aller Verdächtigen zu durchsuchen. Ich hab's vergessen, dass es noch da drin ist. Sie haben dieses Kleid letzte Woche getragen, an dem Tag, als Sarah Box Sie besuchte. Haben Sie da nicht bemerkt, dass es noch in der Tasche war? Ich habe oft irgendwelche Papiere in meinen Taschen, Listen, Notizen. Sie hat viel zu tun, Herrgott, nochmal! Haben Sie es gelesen? Genug, um zu wissen, was es ist. Ich glaube nicht, dass Sie dieses Flugblatt verteilt haben, Judith. Aber schon der Besitz kann Sie in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Sie hätten es vernichten müssen. Gleich nach Erhalt. Das werde ich tun, sollte es wieder passieren. Noch etwas. Wie Sie beide wissen, habe ich die Woche damit verbracht, Ihr Land zu untersuchen. Gleich zu Beginn sind mir verdächtige Zeichen aufgefallen, die weitere Untersuchungen erfordert haben. Was für Zeichen? In der zweiten Nacht habe ich bemerkt, dass die Bestie versucht hat, mich zu beeinflussen. Was meinen Sie? Es ist nicht möglich, ungeschulten dies zu erklären, aber seien Sie gewiss, ich konnte ihm mühelos widerstehen. Dieser Zwischenfall, die Zeichen, die ich bemerkt habe und Ihre Antworten auf meine Fragen haben mich schlussfolgern lassen, dass dieser Hof tatsächlich kontaminiert ist. Nein. Oh Gott, nein. Ich weiß, von welcher Bedeutung diese Nachricht für Sie beide ist. Haben Sie einen Fuchs gesehen? Ich wollte meine Befürchtungen durch eine tatsächliche Sichtung bestätigen oder widerlegen. Und ich habe stundenlang gesucht, Tag... Sie haben nichts gefunden. Nein. Also ist alles gut. Sie haben sich geirrt. Ich habe mich nicht geirrt. Es ist kaum überraschend, wenn ich nach einer unzulänglichen, nur ein paar Tage dauernden Suche nichts finden konnte. Es gibt genug Hinweise, um meinen Verdacht zu bestätigen. Nicht zuletzt die Anhäufung negativer Ereignisse, die hier im März dieses Jahres stattgefunden haben. Ich denke, dass diese den Beginn des Befalls markieren. Aber wenn Sie keinen einzigen entdecken konnten, wie können Sie... Das Tier könnte für den Tod Ihres Sohnes verantwortlich sein. Ihr Sohn war kein Schlafwandler. Er hatte keinen Grund, das Haus zu verlassen. Nie zuvor hat er das gemacht. Ist es nicht so? Er war neugierig. Er wird aufgewacht sein und machte sich dann auf Erkundungstour, oder, Sam? Neugierig. Das passt zu meiner Theorie. Ich denke nicht. Ich vermute, die Bestien haben in dieser Nacht ihr Haus beobachtet. Sie haben gesehen, dass Sie, Judith, gegangen sind. Sie schlichen sich näher ran und durch das Fenster haben Sie den schlafenden Samuel gesehen. Einen Augenblick war Daniel schutzlos und diese Zeit haben Sie genutzt, ihn zu rufen. Sie haben ihn nach draußen gelockt, ihn in das schlammige Wasser geführt und als er ertrunken war, haben Sie gelacht. Es war ein Unfall, Sam. Es war doch ein Unfall. Ihr Wuchert ein Geschwür, Judith. Und wenn Sie es ignorieren, wird es sie vernichten. Es gibt hier keine Füchse. Fortgesetzte Leugnung der Verseuchung ist eines der Anzeichen für die Kollaboration. Der korrumpierte Bauer möchte die Wahrheit so lang wie möglich verheimlichen, damit die Sabotage des eigenen Hofes fortgeführt und der Zusammenbruch der Zivilisation vorangetrieben werden kann. Wollen Sie das? Wild und primitiv leben? Sich im Wald paaren, grunzen und schwitzen wie ein dreckiges Tier? Nein! Dann stimmen Sie meinen Ergebnissen zu? Ihr Hof ist verseucht? Vielleicht. Vielleicht ist es möglich. Gut. Gut. Was bedeutet das für uns? Ich muss umfassendere Untersuchungen anstellen, bevor ich Empfehlungen aussprechen kann. Das könnte noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Geben Sie mir Ihre Hand. Ich schwöre Ihnen, wir sind keine Kollaborateure. Lassen Sie bitte meine Hand los. Lassen Sie bitte meine Hand los. Ich habe jetzt zu arbeiten. Könnten Sie mir ein Brot machen und es aufs Zimmer bringen? Bitte klopfen Sie, bevor Sie das Zimmer betreten. Ja. Oh Gott, was sollen wir jetzt machen? Mach ihm das Brot. Du bleibst hier. Ich kümmere mich darum. Samuel. Heute Nacht schon etwas gesehen? Was machen Sie hier draußen? Ich muss nachsehen. Nachsehen? Mit einer Schrotflinte? Es ist dunkel. Vier Augen sehen besser als zwei. Nein, auf keinen Fall. Das ist mein Land, meine Verantwortung. Das ist eine vorbildliche Einstellung, aber Sie können mir nicht helfen. Meine Vorgesetzten werden Ihre Ergebnisse nicht anerkennen. Sie schenken nur Ihren Informationen Glauben? So ist es. Dann bleiben wir zusammen. Nein. Es tut mir leid. Wo haben Sie bisher nachgesehen? Ich arbeite nach einem Rasterprinzip. Bei Tageslicht bin ich bereits das gesamte Gelände abgelaufen. Und nun durchforste ich das Raster bei Dunkelheit. Waren Sie in der Nacht schon im Wald? Nein. Warum nicht? Sollten sich Tiere verstecken, dann da. Ich beginne im Süden. Der Wald ist im Norden. Das weiß ich. Es hat keinen Sinn, das am Ende zu machen. Ich sortiere die Quadrate nacheinander aus. Was werden Sie tun, wenn Sie einen sehen? Diese Tiere sind lebensgefährlich. Wir nähern uns ihnen nicht, wir ziehen uns zurück und erstatten Bericht. Sie können keinen Bericht erstatten, wenn dieses lebensgefährliche Tier in die Eingeweide rausreißt, oder? Es ist unwahrscheinlich, dass das Tier einen ausgewachsenen Menschen angreift. Ich bin ganz und gar in der Lage, auf mich selbst aufzupassen. Das habe ich kapiert. Wollen Sie meine Hilfe wirklich nicht? Werden Sie meinem System folgen und machen, was ich sage? Das werde ich. Wie schon gesagt, ein Quadrat nach dem anderen. Wo warst du? Draußen. Das kannst du nicht machen, so mitten in der Nacht. Ich wusste nicht, wo du warst. Alles in Ordnung. Ich habe ihn gehört, wie er raus ist. Da bin ich ihm gefolgt. Ich habe ihm beim Suchen geholfen. Was? Es stimmt doch, was er sagt. Denn hatte keinen Grund, einfach rauszugehen. Dan ist rausgelaufen, weil ihm langweilig war. Oder weil er dachte, dass ich draußen bin. Weil ich die Tür nicht abgeschlossen hatte, bevor ich eingeschlafen war. Ich war es, die nach draußen gegangen ist, ohne die Tür abzuschließen. Und wenn Sie es getan haben? Nein, Sam. Ich habe in dieser Nacht etwas gehört. Ich dachte, das sei Dan gewesen. Aber die könnten es auch gewesen sein. Nein! Herrgott nochmal! Hier gibt es keine Füchse. Er wird dich hören. Es gibt hier keine Füchse. Das weißt du. Psst. Du selbst hast es noch vor einer Woche gesagt. Ich habe nie wirklich nach ihnen gesucht. Noch etwas, das ich hätte tun sollen. Es war nicht deine Schuld und es waren auch keine Füchse. Es war ein Unfall. Falls die da draußen sind, werde ich sie finden. Dann wissen wir Bescheid. Mr. Blue. Guten Abend, Sarah. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Was machen Sie in meiner Küche? Da niemand da war, bin ich eingetreten. Die Tür war abgeschlossen. Ja. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder? Nein, überhaupt nicht. Es wäre ja dumm, im Regen draußen zu bleiben. Warten Sie schon lange? Nicht lange. Hätte ich gewusst, dass Sie kommen, hätte ich Ihnen eine Tasse Tee gemacht. Ich habe auch etwas... Nein, danke. Setzen Sie sich doch. Ich habe einen Blick in Ihre Zahlen geworfen. In Bezug auf die Produktivität hängen Sie in diesem Jahr leicht hinterher. Aber mit einer guten Winterernte könnten Sie die Quote schaffen. Ja. Ich bin Ihre Ländereien heute abgeschritten. Die Überflutung der niederen Bereiche ist erheblich und dürfte Ihnen zu schaffen machen. Im Frühling werden die austrocknen. Möglicherweise. Aber nach meinen Beobachtungen heute muss ich annehmen, dass Ihre Winterernte vernichtet ist. Sie werden Ihre Quote nicht schaffen. Es hat noch Zeit. Wir sind optimistisch. Nathaniel und Rebecca, wie geht es Ihnen? Glücklich? Gesund? Wunderbar. Und Ihr Mann, Abraham? Er ist in diesem Jahr 50 geworden. Stimmt das? 50, ja. Das ist ein ganz schöner Altersunterschied. Wo die Liebe hinfällt. Wie steht es um seine Gesundheit? Oh, wie ein Ochse. Ein Ochse mit schwacher Brust? Nein. Mir liegt ein Bericht vom Arzt vor. Bronchitis. Das ist Jahre her. Und seitdem hatte er nichts mehr. Abraham war im Krankenhaus. Bloß ein paar Tage. Eine Woche. Jetzt ist er gesund. Ich werde ihn holen, er kann es Ihnen selbst sagen. Nicht nötig. Sie haben eine wundervolle Familie. Ja, das habe ich. Viele würden Ihr Leben für unfassbar glücklich halten. Das weiß ich. Sie verfügen über frisches Gemüse, Fleisch, Eier, Milchprodukte. Ja. Die Ration der Stadtbewohner sieht lediglich ein Ei pro Woche und 100 Gramm Käse vor. Die Fabrikarbeiter, naja, die leben von dem, was sie bekommen. Ein Fabrikarbeiter würde denken, dass sie sehr, sehr glücklich sind. Und ein Mann wie Ihrer, ein starker Mann, mit einer schwachen Brust. Was glauben Sie, wie lange würde er es in einer Fabrik aushalten? Das weiß ich nicht. Die aktuelle Lebenserwartung beträgt dort 3 Jahre. Was glauben Sie, wie dies bei Abraham wäre? Ich weiß es nicht. Schätzen Sie. 3 Jahre? Sollten wir Ihnen den Hof nehmen und Sie und Ihren Mann in eine Fabrik schicken, könnten Sie Ihre Kinder niemals wiedersehen. Sie kämen ins Heim. Vielleicht würde jemand Rebecca adoptieren. Sie ist die Jüngere, oder? Wollen Sie, dass Ihre Kinder von Fremden großgezogen werden? Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Dieses Flugblatt habe ich bei Judith gefunden. In der Tasche des Kleides, das sie getragen hat, als sie sich letzte Woche mit Ihnen getroffen hat. Sie haben es ihr gegeben, oder? Nein. Ich hatte reichlich Zeit, ihr Haus zu durchsuchen, bevor Sie wiedergekommen sind. Ich habe einen ganzen Stapel solcher Blätter gefunden, unter den Dielen. Die gehören mir nicht. Ich bewahre sie für jemanden auf. Für wen? Sie haben dieses Gift Judith gegeben, richtig? Die Menschen sollen die Wahrheit erfahren. Oh ja, sehr schlau. Überzeuge England davon, dass sein Feind vernichtet ist. Und sobald wir unsere Verteidigung vermindern, werden Sie und Ihresgleichen sich erheben, um uns alle zu vernichten. Wer hat Ihnen die Flugblätter gegeben? Wenn Sie mich zu der Meldung zwingen, dass diese Propaganda von Ihrem Hof stammt, werden Sie und Abraham sich sehr schnell in einer Fabrik wiederfinden. Abe weiß nichts davon. Ich habe nur ein einziges an Judith gegeben. Mehr nicht. Dann schützen Sie sich. Sagen Sie mir, wer die Flugblätter verfasst hat. Wenn Sie mir Ihr Wort als Foxfinder geben, mich und meine Familie da rauszuhalten, dann sage ich es Ihnen. Versuchen Sie mich zu bestechen? Ein Geschäft? Ein Foxfinder kann man nicht kaufen. Wenn Sie es mir nicht sagen wollen, haben wir beiden nichts mehr zu besprechen. Ich verrate Ihnen den Namen. Und noch etwas. Informationen. Ich sagte bereits, ich bin nicht käuflich. Es geht um Jude und Sam. Zwei Sachen. Ich dachte, Sie und Judith wären Freundinnen. Das sind wir. Und jetzt wollen Sie sie verraten? Wollen Sie es wissen oder nicht? Ja. Geben Sie mir Ihr Wort. Sie haben mein Wort. Ich werde Sie und Abraham in meinem Bericht nicht erwähnen. James Cross. Der Bäcker. Er war's. Und die Informationen? Haben Sie gewusst, dass Sam krank war? Allerdings. Eine Grippe, hat Judith gesagt. Sie lügt. Das wusste ich. Das war offensichtlich. Aber wissen Sie auch, was wirklich mit ihm los war? Erzählen Sie. Nach Dans Tod hat Sam sich hingelegt und er ist bis Juni nicht mehr aufgestanden. War er krank? Er hat einfach nur da gelegen. Kaum etwas gegessen. Kaum gesprochen. Judith musste sich um alles kümmern und sie war nicht weniger traurig. Darum liegen sie nicht im Plan. Ich verstehe. Und die zweite Information? Sarah. Wenn Sie schweigen, ist unser Geschäft hinfällig. Jude hat Ihnen gesagt, dass Sie versuchen, ein weiteres Kind zu bekommen? Ja. Aber das stimmt nicht. Seit Dans Tod haben Sie nicht mehr miteinander geschlafen. Ist das eine Entscheidung, die die beiden getroffen haben? Nein. Jude möchte ja, aber Sam, er kann nicht. Sie meinen, er ist physisch dazu nicht in der Lage? Sie haben es nicht versucht. Und er will es auch nicht. Das meine ich. Es ist nicht Judes Schuld. Und Sam geht es besser. Sie werden im Nu wieder auf den Beinen sein. Sie sind gute Bauern. Sie werden ihnen den Hof nicht nehmen, oder? Es ist zu spät, sich darüber noch Gedanken zu machen. Gute Nacht, Sarah. Darf ich Sie etwas fragen? Was? Haben Sie jemals einen Fuchs gesehen? Noch nicht. Hat jemand, den Sie kennen, je einen Fuchs gesehen? Selbstverständlich. Wer? Die Lehrer des Instituts haben mir unzählige Geschichten von ihren Begegnungen mit Füchsen erzählt. Geschichten. Alte Geschichten. Nicht so alt. Und junge Foxfinder, solche wie Sie? Allein in den letzten 6 Monaten haben meine Kollegen diverse verseuchte Grundstücke ausfindig gemacht. Aber haben Sie auch Füchse gesehen? Nein. Finden Sie das nicht seltsam? Der Fuchs ist schlau. Jeder weiß das. Das sagen Sie, um uns zu erklären, warum wir nie einen sehen. Ich weiß, was Sie mir sagen wollen, aber... Wir haben nie einen gesehen, weil Sie verschwunden sind. Und auch Sie umzubringen hat nichts verbessert, weil Sie nie unser Feind waren. Halten Sie den Mund! Ihre schmutzige Propaganda kann bei mir nichts bewirken. Sie haben Ihnen beigebracht, an einen Haufen Lügen zu glauben. Und die benutzen Sie dazu, damit wir es auch tun. Sie verschwenden sich für lauter verdammte Idioten. Sehen Sie das denn nicht? Ich sehe nur eine krankhafte Kollaborateurin. Wir müssen die wahren Gründe für unsere Probleme finden, sonst geht alles so weiter und es wird immer schlimmer. Unsere Vereinbarung ist aufgehoben. Gehen Sie mit Ihren falschen Informationen in den Fabriken hausieren. Sie haben mir Ihr Wort als Foxfinder gegeben, mich und meine Familie rauszuhalten. Sie haben versucht, mich davon zu überzeugen, dass meine Mission und somit mein Versprechen bedeutungslos sind. Wenn Sie es nicht einhalten, dann weiß ich, dass ich recht habe. Halten Sie sich von Judith und Sam fern. Werden Sie Ihr Wort halten? Mr. Bloor! William! William! Warten Sie! Nicht, nicht reinkommen! Was um Himmel... Haben Sie das gehört? Was? Ein Fuchs! Ich habe einen Fuchs gehört! Wann? Gerade eben! Das müssen Sie gehört haben. Was ist los? Ist was passiert? Samuel hat einen Fuchs gehört. Hast du es auch gehört? Ich hab bloß euer Geschrei gehört. Sie hat geschlafen. Ich geh runter. Vielleicht kriege ich ihn noch. Warten Sie. Was hast du gehört, Sam? Ein Fuchs. Einen verdammten Fuchs. Ja, aber... Die Laute des Fuchses. Er bellt und jault wie ein Hund. Und die Paarungsrufe der Füchse ähneln dem menschlichen Kreischen. Genau! Das Kreischen. Das war's. Habt ihr es nicht gehört? Nein. Ich auch nicht. Dann habt ihr wohl beide geschlafen. Ich war wach. Aber dieses Zimmer und ihr Zimmer liegen sich im Haus gegenüber. Er muss vor ihrem Zimmer heraufgerufen haben. Deshalb habe ich nichts gehört. Genauso wird es gewesen sein. Unglaublich. Das ist der Beweis, Samuel. Das ist der Beweis. Ich werde nachsehen. Wir können nicht unvorbereitet hinausstehen. Natürlich. Es könnte eine Falle sein. Ich nehme das Gewehr. Das meine ich nicht. Wir sollten ruhig bleiben, uns auf das Raster verlassen und morgen Abend wie geplant fortfahren. Ich sehe im Garten nach. Vielleicht gibt es Spuren. Na gut, ich komme mit. Lasse mich nur... Samuel, warten Sie! Warten Sie! William? Entschuldigung. Samuel! Spuren gefunden? Nein. Gar nichts? Das bedeutet nur, er ist schlau genug, nicht durch den Schlamm zu warten. Der ganze Garten ist aufgeweicht. Wie kommt ein Fuchs unter unser Fenster, ohne eine Spur zu hinterlassen? Naja. Vielleicht hast du geträumt, Sam. Ich habe ihn gehört. Vielleicht war es ein Kaninchen in einer Falle oder eine Eule. Ich weiß, wie eine Eule klingt. Morgen werden wir unsere Anstrengungen verdoppeln. Wir werden etwas finden. Da bin ich mir sicher. So ist es. Ich gehe ins Bett. Ich habe kein Kreischen gehört und ich habe einen leichten Schlaf. Sie haben es nicht gehört und Sie waren wach. Die Zimmer liegen sich gegenüber. Ein Schrei wäre durch die Wände gegangen. Nicht unbedingt. Ich denke, Sam hat fantasiert. Der Fuchs kann die Träume von Menschen manipulieren. Wussten Sie das? Nein. Vielleicht hat er Samuel im Traum gerufen. Das würde erklären, warum wir beide es nicht gehört haben und weshalb es draußen keine Spuren gibt. Ich bin mir sicher, Sie wissen, wovon Sie reden, aber Sam hat nicht gewusst, wie ein Fuchs klingt. Das ist unwichtig. Gut. Also dann, gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Ist er weg? Ja. Wo ist er? Gestern Nacht ist er mit Sam raus und sie sind noch nicht zurück. Bist du sicher? William? William! Ich war bei euch, um dich zu treffen. Dreimal. Niemand hat aufgemacht. Oh. Ich hab euch drinnen reden hören. Aber als ich geklopft habe, wart ihr still. Wir machen eine schlimme Zeit durch. Schon in Ordnung. Ich verstehe. Ich bin gefährlich. Ich habe die Seuche und die wollt ihr euch nicht einfangen. Wäre ich an deiner Stelle, würde ich mir auch nicht aufmachen. Welche Seuche? William sagt, dass der Hof kontaminiert ist. Ich dachte, ihr habt davon gehört. Nein. Ich dachte, deshalb... Nein, es ist etwas passiert. Was? Was ist passiert? Wir verschwinden. Nein. Und wir möchten, dass ihr mitkommt. Der Fuchsfeinder war bei uns. Er wusste, dass ich dir das Flugblatt gegeben habe. Ich habe ihm nicht gesagt, dass du das warst. Das war egal. Er drang ins Haus ein, hat es durchsucht und noch mehr davon gefunden, die ich versteckt hatte. Er wollte mich und Abe in die Fabrik stecken und Nate und Becky ins Kinderheim. Also habe ich mit ihm ein Abkommen getroffen. Ich habe den verraten, der die Flugblätter gemacht hat, James Cross. Seine Bäckerei ist dicht. James Cross ist tot. Wann war das? Mittwoch. Dann hat es funktioniert. Er hat euch nicht eingesperrt. Ihr müsst nicht weg. Ihr seid sicher. Nein. Das Schlimme ist ja, ich liege jede Nacht wach und denke, vielleicht ändert er morgen seine Meinung. Morgen entscheidet dieser Bastard, dass es seine Pflicht ist, uns zu melden. Das kannst du nicht wissen. Oh doch, unser Leben liegt in seiner Hand. Wir werden nicht warten, bis uns das Beil in den Nacken fährt. Wir verschwinden. Jetzt. Wir alle. Wohin? Alte Freunde von uns haben viel Land in Schottland. eine Müllhalde, aber es reicht. Wir gehen dorthin und fragen, ob sie Arbeit haben. Im Gegenzug verstecken sie uns. Bis ans Ende eures Lebens? Zumindest bis sich die Lage hier verändert hat. Das kann nicht mehr lange dauern. Sie können die Wahrheit nicht ewig zurückhalten. Ihr wollt den ganzen Weg, ohne dass sie euch erwischen, bis nach Schottland? Wir werden nachts reisen und tagsüber schlafen. Was ist, wenn ihr ankommt und eure Freunde ablehnen? Wenn sie das Risiko nicht auf sich nehmen? Arbeit gegen Verstecken? Würdest du so ein Angebot ausschlagen? Das ist nicht witzig. Eben, sie brauchen die Hilfe. Und es sind gute Menschen. Sie müssen verdammt nochmal Heilige sein. Sollten sie ablehnen? Das werden sie nicht. Ich habe keine Unterkunft, kein Essen. Ihr werdet verhungern. Wenn Schottland nicht klappt, kenne ich noch andere Leute. Das ist ein guter Plan. Jetzt pack deine Sachen für dich und Sam. Wir starten um 7. Heute? Ja, wir reisen mit wenig Gepäck. Nimm nur die wärmste Kleidung, Geld, Wertsachen, Essen. Das ist unmöglich. Es ist ein Abenteuer. Das hat Abe den Kindern gesagt. Sam würde den Hof nie verlassen. Sprich mit ihm, bring ihn dazu. William hat gesagt, dass die Füchse Dan getötet haben. Dass es kein Unfall war. Oh Gott. Sam will wissen, ob das die Wahrheit ist. Er unterstützt William. Sie waren die ganze Woche draußen, jede Nacht, und haben gesucht. Er glaubt daran? Er wollte es. Jetzt. Ja. Er hat Stimmen gehört, Sarah. Und wie er spricht. Ich habe Todesangst. Du musst ihn zurücklassen. Das kann ich nicht. Er benimmt sich nicht wie dein Mann. Er ist der einzige Mann, den ich gewollt habe. Sei vernünftig, Jude. Solange es noch Hoffnung gibt, bleib ich hier. Hoffnung? Willst du in der Fabrik krepieren? Nein. Nein, du kommst mit uns. Pack deine Sachen. Wir treffen uns um 7 an der Brücke. Aber wir können nicht lang warten. Komm nicht zu spät und erzähl den beiden auf keinen Fall, was du tust. Du wirst kommen, oder? Ja. Du bist eine echte Freundin. Um 7. Wir sollten reingehen. Der Fuchs treibt sein Unwesen am Abend und in der Nacht. Jetzt wird es hell. Wir werden nichts mehr entdecken. Ich bewundere Ihre Beharrlichkeit, Samuel. Aber selbst die strengsten Lehrer des Instituts haben mich gelehrt, wie wichtig genügend Schlaf ist. Wir müssen zurück ins Haus und uns für den Angriff morgen, ich meine heute Nacht, die nötige Kraft holen. Wir können dieses Quadrat abhaken. Wir haben lang genug gewartet. Gehen wir rein. Sie gehen. Ich kann Sie auf dem Feld nicht alleine lassen, das wissen Sie. Dann bleiben Sie. Ich habe nie einen Fuchs gesehen. Finden Sie das seltsam? Nein. Einer meiner Kollegen, Mr. Jacob Fairweather, hat ein ganzes Nest verseuchter Höfe aufgespürt. 5 Höfe. Und nicht mal er hat auch nur einen Fuchs gesehen. Füchse sind schlau. Ja, Jacob hat Hinweise gefunden, die Zeichen seines Einflusses, aber das Tier selbst war zu geschickt, zu klug, zu schlau, um erwischt zu werden. Wenn er in so einem Fall schon keinen Tick gesehen hat, dann ist es doch kein Wunder, dass ich oder auch Sie oder einer meiner Kollegen, das ist doch kein Wunder, dass wir noch keinen gesehen haben, oder? Wenn es etwas wie einen Pfotenabdruck auf dem Hof gäbe. Aber es gibt keinen Abdruck, keinen Hinweis auf einen Bau oder ein Versteck, kein Kot. Man könnte sagen, die scheinbare Abwesenheit des Fuchses ist das Zeichen seiner Anwesenheit. Er ist hier. Ich weiß es. Ja, natürlich ist er hier. Sehen Sie das? Was? Auf dem Zaun. Was soll ich sehen? Diese weißen Dinger. Wie fern. Ah. Das ist Schafswolle. Am Draht hängen geblieben. Es gibt auf Ihrem Hof keine Schafe. Abraham Box hat auf diesem Feld seine Herde gehütet vor ein paar Monaten, als es bei ihm zu nass war. Das ist ein Muster. Wieso? Dididit. Da, da, da. Dididit. Das ist ein Morsecode. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. SOS. Das ist ein Zeichen. Eine Warnung. Nein, Samuel, das ist... bloß Wolle. Dieser Kaninchenschädel, den Sie gefunden haben, der sah nur wie ein Schädel aus. Aber so war es nicht. Er war ein Zeichen. Das haben Sie selbst gesagt. Naja, ich sage es Ihnen, das da drüben, das ist ein Zeichen. Oh ja. Ich erkenne das Muster. Sie haben recht. Folgen Sie dem Zaun und Sie kommen zum Wald. Die Schafe wollen uns sagen, dass sie da drin sind. Und wir gehen da heute Abend rein. Nein, vor uns liegen noch 3 andere Quadrate des Rasters. Erst danach stoßen wir in diesen Bereich vor. Wenn Sie nicht mitkommen, gehe ich allein. Das kann ich nicht zulassen. Was wäre, wenn Sie etwas entdecken? Und ich bin nicht dabei, um es zu bezeugen. Es ist Ihre Aufgabe, den Fuchs zu finden. Wenn Sie das nicht machen, mache ich es für Sie. In Ordnung. Wenn ich den Rest des Rasters später absuche, gehen wir heute Abend in den Wald. Aber können wir jetzt bitte reingehen? Einverstanden. Jude? Guten Morgen, Judith. Spät ist es. 9. Haben Sie etwas zu essen? Es ist alt. Oh. Ich hatte gestern keine Zeit, Frisches zu backen. Ich musste noch Sams Arbeit übernehmen. Er ist ja damit beschäftigt, Ihnen zu helfen. Ich habe ihn weder darum gebeten, noch bin ich auf Samuels Hilfe angewiesen. Der Lauch muss geerntet werden, Sam. Bald. Ansonsten verfault er. Es dauert nicht mehr lange. Wir machen Fortschritte. Was gefunden? Nein. Doch. Wir haben ein Zeichen entdeckt, das uns sagt, wo wir suchen müssen. Ein Zeichen. Heute Abend gehen wir in den Wald. Entschuldigen Sie, ich werde mich etwas ausruhen. Samuel, ich erwarte von Ihnen das Gleiche. Sarah und Abraham sind weg. Weg? Abgehauen. Mit den Kindern. Ha! Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Sie sind unsere ältesten Freunde. Wenn sie abgehauen sind, hatten sie wohl was zu verbergen. Sie hatten Angst, Sam. Ich habe Angst. Es gibt nichts, wovor du dich fürchten musst. Sarah hat mich gebeten, mitzukommen. Sie hat gesagt, dass ich dich verlassen soll. Aber ich habe abgelehnt, weil ich dich liebe. Ach so. Was machst du? Ich muss wieder raus. Ich brauche ein paar Sachen. Sachen? Was für Sachen? Für heute Abend. Ich werde sie finden und ich werde sie töten. Die unseren Sohn getötet haben. Das war ein Unfall. Ich hätte gern Hunde. Die tun richtig weh. Aber eine Kugel macht es auch. Ich werde ihre Köpfe mitbringen, dann kannst du darauf spucken. Geh dann nicht raus. Ich mach das für dich. Nein, das stimmt nicht. Vergiss die Füchse. Bleib bei mir heute Nacht. Bitte, Sam. Ich brauche einen starken Mann. Wenn die Füchse tot sind, wird alles besser. Wir, der Hof, die Zukunft. Wie du gesagt hast. Wünsch mir Erfolg bei der Jagd. William. Judith. Was ist? Ich weiß, dass Sie müde sind, aber... Ja, kommen Sie rein. Wieso? Also, was ist? Ich muss Sie um etwas bitten. Sprechen Sie. Was auch immer Sie heute Nacht herausfinden. Morgen müssen Sie gehen. Bitte. Gehen? Ich bitte Sie darum, morgen abzureisen. Aber meine Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Sie sagen, dass wir Füchse haben. Wir stimmen zu. Das ist alles, was Sie brauchen, oder? Ich fürchte nicht. Ich muss meine Untersuchung abschließen, bevor ich den Bericht einreiche. Behaupten Sie einfach fertig, zu sein. Sollte jemand nachfragen, werde ich es bezeugen. Ein Fuchsweiner lügt nicht. Wo ist das Problem? Wenn Sie melden, dass wir verseucht sind, dann tun Sie es einfach. Melden Sie es. Und gehen Sie. Ich muss meine Untersuchung abschließen. Geben Sie mir Ihre Hand. Bitte. Bitte, Sie müssen gehen. Ich flehe Sie an. Bitte. Es tut mir leid, Judith. Sie haben gesagt, dass Sie uns helfen wollen, aber seit Sie hier sind, ist alles schlechter geworden. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe die Dinge, die Sie gesagt und getan haben, ignoriert, Informationen ignoriert. Ich weiß zum Beispiel, dass Samuel nach dem Tod ihres Sohnes nicht in der Lage war zu arbeiten, monatelang. Er war krank. Das habe ich Ihnen gesagt. Sie haben gelogen. Er hatte keine Grippe. Sarah Box hat mir die Wahrheit gesagt. Bevor Sie gekommen sind, ging es Sam besser. Und es wird ihm wieder besser gehen, sobald Sie weg sind. Das regt ihn alles auf. Deshalb möchte ich, dass Sie gehen. Ich habe die Regeln für Sie bereits ausgedehnt. Mehr als ich sollte. Davon habe ich nichts bemerkt. Ein anderer Fuchsfeiner hätte Sie längst verurteilt. Vielleicht sollte ich das tun, aber ich... Ich denke, dass Sie eine zweite Chance verdient haben. Tun Sie das? Ich werde Sie in meinem Bericht nicht der Kollaboration bezichtigen und schlage vor, Ihnen den Hof zu belassen. Oh, danke. Ich danke Ihnen. Darf ich Sie umarmen? Sie müssen sterben vor Hunger. Kommen Sie runter. Ich mache Ihnen Frühstück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Samuel! Fang sie! Ist bloß ein totes Kaninchen. Ich hab noch mehr davon. Wir nageln sie alle hier an den Baum. Sie haben gesagt, dass die auf unserer Seite sind. Tut uns leid, Kaninchen. Was wird das? Was machen Sie? Eine Falle. Ein hungriges Tier kann dem Geruch von Blut nicht widerstehen. Das ist seine Natur. Er wird kommen und ich werde warten. Das ist ganz und gar gegen die Vorschrift. Sagen Sie es niemandem. Es ist nicht erlaubt, sich dem Tier zu nähern. Wir sollen überwachen und unseren Bericht abliefern. Es gibt ein Vernichtungskommando, das darauf spezialisiert ist. Ich brauche kein Kommando. Ich werde es selbst erledigen. Das Vernichtungskommando ist besser. Na Gott, noch mal. Alles, was Sie können, ist labern. Halten Sie den Mund. Gehen Sie ins Haus zurück. Das ist nichts für Kinder. Ich bleibe. Na, bleiben Sie bei mir. Und seien Sie still. Samuel! Setzen Sie sich! Riechen Sie das? Was? Faules Fleisch. Pisse. Nein. Er kommt. Na, wo? Er will die Kaninchen. Aber er bekommt sie nicht. Sehen Sie seine Augen? Nein, wo? Direkt vor ihm. Ich sehe nichts. Sein Maul steht offen. Er lacht. Schweinehund. Da ist noch einer. Da ist einer. Und dann noch einer. Sie kreisen uns ein. Ich kann nichts sehen. Schweinehunde. Schweinehunde. Noch einer. Das sind drei. Da ist nicht. Ihr habt meinen Sohn getötet. Mich krank gemacht. Jetzt bringe ich euch um. Das ist kein gewöhnliches Tier. Keine Spur von Angst. Wie es schaut, als würde es sie kennen. Samuel, hört sie auf! Da ist nichts. Keine Füchse. Nichts. Nehmen Sie die Waffe runter. Lassen Sie mich los! Sie rennen! Feiglinge! Ich töte euch! Da draußen ist nichts! Wer ist da? William, sind Sie verletzt? Nein. Was ist passiert? Sie sollten nicht hier draußen sein. Das sollte Sam auch nicht. Ich nehme ihn mit. Wo ist er? Ich habe Schüsse gehört. Er ist weggerannt. Wohin? Er schießt auf Füchse. Er macht was? Er kann sie sehen. Ich nicht. Warum kann ich sie nicht sehen? Ich weiß nicht. Wenn Sie ihm hinterherlaufen, können Sie sie sehen? Ich... Können Sie? Ich weiß es nicht. Glauben Sie, dass es auf diesem Hof Füchse gibt? Ja. Das müssen Sie sagen. Weil ich Ihnen gesagt habe, dass Leugnen ein Hinweis auf die Kollaboration ist. Alles gelogen. Oder? Und alle wissen's. Ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Man hat mir gesagt, Zweifel sind ein Anzeichen für Schwäche. Mein Auftrag, mein Leben. Alles ist gut. Bitte. Alles ist in Ordnung. Alles ist gut. Nein, William. Es tut mir leid. Ich will nicht. Ich dachte, du... Sie waren immer so freundlich zu mir. Freundlich nicht mehr. Ich bin verheiratet. Er hat sich seit Monaten nicht angehasst. Sarah Box hat mir die Wahrheit erzählt. Das hat nichts damit zu tun. Ich will jetzt nach Zahn. Nein, das geht nicht. Er schießt in die Bäume. Es ist zu gefährlich. Sam würde mir niemals wehtun. Bleiben Sie hier. Bitte, ich... Ich habe Nein gesagt. Mein ganzes Leben lang habe ich mir versagt, verleugnet, was ich begehrt habe. Das ist es, was ein Foxfinder tut. Für seine Mission. Lassen Sie mich bitte gehen. Ich muss Sam finden. Seit 15 Tagen träume ich Tag und Nacht von Ihnen. Das ist Folter. Dafür kann ich nicht. Judith. Gehen Sie mir aus dem Weg. Wir treffen ein Abkommen. Wie bitte? Ich werde gehen. Morgen breche ich auf und gebe dem Hof Entwarnung. Wenn Sie mit mir schlafen. Nein. Dann werde ich sagen, dass die Füchse ihretwegen gekommen sind, weil sie trinken, die Ehe brechen. Ich werde sagen, dass sie Sex mit Tieren haben, dass sie die Hure der Füchse sind. Das werden sie nicht tun. Ich dachte, Sie wären ein besserer Mensch. Ich dachte, ich wäre vollkommen. Tun Sie mir bitte nicht weh. Ich habe einen Fuchs erschossen. wie spät es ist. Viertel nach. Sie müssten längst da sein. Sie werden gleich kommen. Du hattest recht mit dem Lauch. Noch ein paar Tage auf dem Feld, und er wäre verfault. Eine gute Ernte. Es wird wieder besser. Wo bleiben die nur? Ich kann dieses Warten kaum aushalten. Sie werden gleich da sein. Wo hast du William hingebracht? In die Scheune. Hast du sein Gesicht abgedeckt? Hm. Mit einem Sack. Es ist mehr, als er verdient. Wir hätten ihn verbrennen sollen. Behaupten, dass er verschwunden ist. Nein. Wir haben nichts zu verstecken. Du hast ihn ermordet, Sam. Ja, das habe ich. Und ich bin stolz darauf. Wir sollten für das, was wir getan haben, eine Belohnung bekommen. Eine Entschädigung. Das wirst du nicht sagen. Ja doch. Sie haben ihn zu uns geschickt. Einen Fuchs. In der Gestalt eines Jungen. Sag das nicht. Sag, dass er ein Kollaborateur war. Und nicht wütend werden. Das schadet nur. Er hat gesagt, er würde helfen. In Wirklichkeit ist er gekommen, um uns fertig zu machen, weil seine Freunde das im März nicht geschafft haben. Wenn die Foxfinder da sind... Ich habe mir für sie was zurechtgelegt. Wir müssen es ihnen erklären in Ruhe. Sie müssen das begreifen, oder? Ich werde es ihnen ganz genau erzählen. Wer sich geweigert hat, den Hof angemessen zu untersuchen, immer neue Ausreden hatte, nicht in den Wald gehen wollte, weil er wusste, dass sie sich dort versteckt haben. Er hat das Zeichen ignoriert. Die Botschaft mit der Wolle, das musst du erwähnen. Stimmt. Und was noch? Er hat gesagt, dass er die Füchse im Wald nicht sehen konnte, als sie direkt vor ihm standen. Er hat versucht, dich vom Schießen abzuhalten. Genau. Ist mir nicht gefolgt, als ich sie gejagt habe. Und als du gekommen bist, hat er dich überfallen. Ich hatte Zweifel. Aber in diesem Moment habe ich es gewusst. Ich habe die Bestie in ihm erkannt. Wir müssten entschädigt werden. Es ist nicht rechtens, was da passiert ist. Und wenn sie uns nicht glauben... Selbstverständlich werden sie das. Es ist die Wahrheit. Oder? Foxfinder. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Dawn King. Aus dem Englischen von Anna Rabe. Es sprachen William Bloor, Jakob Matschens, Judith Covey, Jacqueline McCauley, Samuel Covey, Wolfram Koch, Sarah Box, Judith Engel, Lehrer am Institut, Bernd Hahn, Ton und Technik, Daniel Sänger und Sonja Röder, Regieassistenz, Pia Frede, Regie, Walter Adler. Produktion Südwestrundfunk 2014. Dramaturgie Andrea Oetzmann.